Scheiße, warum Bonbon zu dein Gesicht? Gegen Nazis, gegen Zeiten, ja, das wär doch deine Pflicht. Nur in der Masse bist du stark, ja, da kannst du es wagen. Allein nicht in der Lage ist, dein Geld in der Mutter zu feiern. Denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis. Dein Land, also sag's auch frei heraus. Denn hinter deiner Maske sieht das sehr verlogen aus. Wir Nazis haben Namen und eine Adresse. Also frag dein Lumpen, den Frank und dann hau uns auf die Fresse. Denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis. Hast du wirklich noch geglaubt, das Böse hat dir kein Gesicht? Na, dann muss ich dich enttäuschen, ganz so ist es sicher nicht. Das Böse, es lebt und es marschiert durch deine Stadt. Es braucht sich nicht zu fressen, weil es viele Freunde hat. Denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis. Seid ihr Kenner, das ist eine Pflicht in Frisur. Deine Wut zum Bomberjagd, der macht nur wir eine gute Figur. Also wenn du in der Zeitung liest, die Raum marschieren hier, da kannst du sicher sein, ja, das Böse, das sind wir. Denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis, denn wir sind die bösen Nazis. Neonazis.